haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Hundstage. In meinem Büro kreiste eine Fliege. Ich öffnete das Fenster und als ich es wieder schloss, kreisten zwei Fliegen in meinem Büro. Danach versuchte ich es mit der Tür. Tatsächlich verschwanden die beiden Fliegen im Flur, dafür erschien eine junge Frau in meinem Büro. Sie erkannte sofort meinen tierliebenden Charakter. Mögen Sie Hunde? Gebraten oder gekocht? Sie haben wohl kein Interesse an einem Auftrag. Aber ja doch. Soll ich Ihrem Hund ein Alibi beschaffen? Nein, Sie sollen ihn suchen. Mopsy ist entführt worden. So, so. Und wer hat denn den guten Mopsy entführt? Ein Mann. Ein Mann, der fast jeden Tag in unserem Quartier herumfährt. Ich bin sicher, dass er es war. Wie wertvoll ist Ihr Köter, Frau? Wie heißen Sie doch gleich? Bottmer. Mopsy hat einen ideellen und einen materiellen Wert. Mir geht es aber mehr um den ideellen. Sehr schön. Ich persönlich ziehe während der Arbeitszeit die materiellen Werte vor. Ach so. Selbstverständlich zahle ich ihm die üblichen Ansätze. Und eine Prämie, wenn Sie Mopsy unbeschadet wieder zu mir zurückbringen. Na, dann mache ich mich doch am besten gleich auf den Weg. Ich kann Ihnen die Autonummer des Mannes geben. Ich habe leider nichts gegen ihn in der Hand. Keine Zeugen und so. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er es war. Und hier habe ich ein Foto von Mopsy. Mhm. Du meine Güte. Was für ein hässliches Tier. Mopsy ist ein Bullterrier. Sind das die Kinderfresser aus Großbritannien? Mopsy hat noch nie ein Kind angefallen. Er ist am liebsten Schmacki aus der Dose. Sie strahlte, als sie dies sagte. Ich schaute mir den Hund noch einmal an und stellte mir vor, wie wohl Frau Bottmers Mann fürs Leben aussehen würde, wenn ihr Geschmack in puncto Hund schon so seltsam war. Es dauerte etwas über eine Stunde, bis ich den Besitzer des verdächtigten Autos ausfindig gemacht und schließlich am Draht hatte. Ich verabredete mich mit ihm auf einem Autoschrottplatz. Der Mann hieß Burri und arbeitete auf dem Schrottplatz. Und wo ist Ihr Wagen? Abholen kostet zusätzlich. Ich habe gar kein Auto. Der Spruch kommt mir bekannt vor. Also raus mit der Sprache, was wollen Sie? Sie fahren häufig mit Ihrem Auto durch ein bestimmtes Quartier. Na und? Ist das verboten? Nein, aber auffällig. Das hat statistische Gründe. Ich schreibe nämlich an einem Buch. Tatsächlich. So sehen Sie aber nicht aus. Ein Sachbuch. Ich untersuche den Zusammenhang zwischen der Farbe eines Autos und deren Besitzer. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass kleingewachsene Männer knalliges Rot vorziehen? Und diesen Blödsinn wollen Sie veröffentlichen? Das kann ein Bestseller werden. Übrigens mögen Brillenträgerinnen um die 50 dezente Farbtöne. Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen den Blödsinn abnehme. Haben Sie es nicht viel eher auf Hunde abgesehen? Hunde? Nein. Oh je, schon so spät. Ich muss schnell telefonieren. Er ging in sein Büro und tat, was er angekündigt hatte. Ich schaute mich ein wenig auf dem Schrottplatz um, entdeckte aber nichts Sehenswertes. Der Schrotthändler erschien wieder und knurrte mich an. Ich habe noch zu tun, muss weg für eine halbe Stunde. Das macht nichts. Ich kann mich ein wenig mit dem Schrott unterhalten. Tun Sie das. Von mir erfahren Sie nichts mehr. Ich bin ein freier Mensch, ich muss niemanden brechen. Burri ging zu dem Wagen. Ich nutzte die Gelegenheit und schlich mich in sein Büro. Als ich bei dem Telefon die Wahlwiederholtaste drückte, meldete sich am anderen Ende ein Tierheim. Ich hängte ein, rieb mir die Hände und machte mich auf den Weg zu Wanners Hundepark. So hieß das Heim für Tiere. Viele dieser Tiere wurden ausgesetzt. Ich habe mit den meisten gearbeitet. Sie sind jetzt einwandfrei abgerichtet. Suchen Sie einen Wochenhund oder was fürs Gemüt? Danke, aber mein Gemüt bellt nicht. Haben Sie auch richtig scharfe Köter? Und vielleicht einen deutschen Schäfer? Wird immer noch gern genommen, weltweit. Es geht eben nichts über deutschen Gehorsam und Pflichterfüllung. Ich habe nur eine sehr kleine Wohnung. Haben Sie keine kleinen Wächter? Vielleicht einen dieser Pitbull-Terrier? Die sollen ja mächtig Eindruck machen. Oh, diese Tiere sind gefährlich, wenn sie in die falschen Hände geraten. Ich hab keine davon. Wie wär's mit dem Egon? Der ist gutmütig, schlagt aber zuverlässig an, wenn sie jemand nähert. Er zeigte mir einen gefleckten Hund, der aussah, als habe er seine besten Jahre längst schon wieder vergessen. Sein müder Blick passte zu den Schlappohren, die beinahe den Boden berührten. Als ich miaute, schlurfte er gemächlich in die Ecke und legte sich flach auf den Boden. Wanna schüttelte den Kopf. Naja, dafür ist er gutmütig. Das ist doch auch was. Ein Wachhund, der gutmütig zu Einbrechern ist, taugt nicht viel. Können Sie mir jemanden vermitteln, der einen Bullterrier verkauft? Na, damit will ich nichts zum Tun haben. Da gibt's einen grauen Markt. Die Leute aus dem Milieu, die wollen solche scharfen Hund. Vielleicht sollten Sie ihn da umhören. Mein Welt ist das nicht. Ich hatte auch keine Lust auf einen Besuch im Milieu und besuchte deshalb meine Klientin. Das Haus, in dem sie wohnte, war allerdings auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Sie trug einen langen Bademantel und war gerade damit beschäftigt, einem Schachcomputer bei der Eröffnung zuzuschauen. Haben Sie Mopsy gefunden? Noch nicht, aber ich bin ihm auf der Spur. Kennen Sie ein Hundeheim, Wanna? Nie gehört. Ist er dort? Möglich. Ja? Sind Sie Frau Bodma? Ja, was ist los? Polizei! Darf ich reinkommen? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt fällt mir auf, dass Sie eine verblüffende Ähnlichkeit mit Mopsy haben. Maloney, von was reden Sie überhaupt? Mopsy ist mein Hund, ein Bullterrier. Sie geben es also zu. Was? Dass Sie im Besitzer eines dieser Hunde sind. Und wo ist Ihr Hund jetzt? Hier ganz in der Nähe ist ein Mann von einem dieser Bullenterrier angefallen worden. Von Mopsy? Was ist mit ihm? Der Mann wurde schwer verletzt. Wir mussten ihn erschießen. Tatsächlich? Ist das der städtische Beitrag zur Senkung der Gesundheitskosten? Ja, wir haben natürlich nicht den Mann, sondern den Hund erschossen, Maloney. Mopsy ist tot. Was folgte, waren Tränen, Schreie und Schluchzer. Ich wollte mich schon aus dem Staub machen, doch der Polizist hielt mich zurück. Wie es schien, war der Fall für mich erledigt. Doch da hatte ich mich gewaltig getäuscht. Bei der Gerichtsmedizin liegen normalerweise nur zweibeinige Leichen herum. Diesmal lag auf einem der Seziertische ein Bullterrier, der dem meiner Klientin zum Verwechseln ähnlich war. Das ist nicht mein Mopsy. Mein Mopsy ist viel schöner und er hat einen viel intelligenteren Blick. Tote Hunde schauen meistens ein wenig dumm aus der Wäsche, Frau Bodmer. Aber das ist nicht mein Mopsy. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Diesen Hund habe ich noch nie zuvor gesehen. Gott sei Dank, Mopsy lebt also noch. Sie sagten, dass Ihr Hund entführt worden ist. Genau. Ich habe Philipp Maloney damit beauftragt, nach Mopsy zu suchen. So. Ich wusste gar nicht, dass Sie solch schwachsinnige Aufträge annehmen, Maloney. Ist immer noch besser, als täglich mit Leuten wie Ihnen zusammenzuarbeiten. Kann ich jetzt wieder gehen? Mir dreht sich gleich der Magen um. Wir müssen nachher noch ein Protokoll anfertigen. Das dauert eine Weile. Allerdings. Vermutlich benötigen Sie 4 Stunden, um jenen Polizisten aufzutreiben, der die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge aufs Papier bringt. Wir haben die besten Leute der ganzen Schweiz, Maloney. Erst letzte Woche wurde unsere Truppe beim Polizeiblasmusiktreffen mit der bronzenen Trompete ausgezeichnet. Ich gratulierte und machte mich aus dem Staub. Doch der Polizist folgte mir. Ich wollte ihn schon darauf aufmerksam machen, dass derlei Belästigungen auch außerhalb des Arbeitsplatzes geahndet werden können. Doch er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ziemlich mysteriöse Sache. Außer dem Hund Ihrer Klientin ist kein Bullterrier als vermisst gemeldet. Wir haben übrigens einen Zeugen gefunden, der aussagte, dass der Hund auf ein Kommando von einer Frau reagierte, die in unmittelbarer Nähe des Opfers stand. Dann wäre das ein Mordversuch. Klingt nicht übel. Ganz unter uns, Maloney. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie sich um den Fall kümmern. Wir sind im Moment mehr als ausgelastet. Hinter dieser freundlichen Aufforderung steckt doch sicher wieder einer dieser fiesen Haken, oder? Nicht doch, Maloney. Der Mann, der überfallen wurde, behauptet, dass diese Frau, die dem Hund das Kommando gab, eine ehemalige Angestellte von ihm ist. Aber wenn Sie mich fragen, Maloney hat der nicht alle Tassen im Schrank. Vielleicht hat es ihm durch den Schock ein paar der wichtigeren Gehirnwindungen durcheinander geschüttelt. Sie glauben also, dass bei den Ermittlungen nichts herausschaut und überlassen mir deshalb den Fall? So habe ich das nicht gesagt, Maloney. Wir haben einfach Wichtigeres zu tun. Er gab mir die Adresse jener Frau, die im Verdacht stand, den toten Terrier auf den Mann gehetzt zu haben. Ich besuchte die Frau in ihrer Wohnung, die aussah, als habe man sie gerade für den Katalog eines dieser verrückten Möbelhäuser abgelichtet. Herr Winterhalter? Ja, ich habe für ihn gearbeitet. Er hat mich entlassen. Ich habe aber wieder eine Stelle gefunden. Was sagten Sie, ist mit ihm? Er wurde von einem Hund angefallen. Ja, und weshalb erzählen Sie mir das? Hat Herr Winterhalter keine Verwandten, die sich um ihn kümmern? Doch, doch. Aber Herr Winterhalter behauptet, dass er Sie am Tatort gesehen hat. So, so. Er behauptet das. Na und? Ich war nicht am Tatort, wo immer das auch war. Ich war hier in der Wohnung oder habe gearbeitet. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wann Herr Winterhalter verletzt wurde. Egal wann. Ich war entweder hier in der Wohnung oder bei der Arbeit. Hört sich nach einem tristen Leben an. Mein Leben geht Sie nichts an. Besitzen Sie einen Hund? Ich? Nein, ich mag keine Hunde. Hunde riechen streng und sind dumme Tiere. Und Hunde bringen Zecken und Flöhe ins Haus. Hunde sind laut. Ich mag keine lauten Tiere. Meine Lieblingstiere sind Schildkröten. Hat da nicht eben eine Schildkröte genießt? Oder war das Ihr Schrank? Das wird ja immer schlimmer mit den Allergien. Jetzt sind schon die Möbel davon betroffen. Das wäre doch ein Thema für eines der lustigen neuen Magazine im Fernsehen. Meine Möbel niesen nicht. Das ist Qualität. Wenn es nicht der Schrank ist, dann ist jemand im Schrank. Ich habe keine Männer im Schrank. Das werden wir gleich feststellen. Kommen Sie raus! Oder ich schließe die Tür ab und schmeiß den Schlüssel weg! Nur das nicht! Ich bin allergisch auf Wolle! Schau an, der Schrotthändler! Sie kennen Herrn Buri? Aber ja doch! Wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen. In den eigenen vier Wänden darf man tun und lassen, was man will. In Grenzen natürlich. Die Wände gehören also Ihnen? Nein, die Wohnung gehört mir. Was soll das alles? Gehen Sie. Ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Sie zeigte mit dem Finger zur Tür. Ich beachtete sie nicht. Der Schrotthändler kratzte sich am Kinn und schaute auf den Boden. Ich lächelte und setzte mich. Die Frau schrie mich an. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, zurückschreien. Ich blieb beharrlich in der Wohnung und erwartete von den beiden Verdächtigen klare Worte. Es dauerte eine Weile, bis ich Buri gefasst hatte. Vielleicht hätte ich ihm nicht so viel Zeit lassen sollen. Herr Buri ist ein Freund von mir. Genau, so ist es. Aha, und im Schrank analysieren Sie die Farbe der Kleider, um später darüber einen Bestseller zu schreiben. Ich bin ein freier Mann in einem freien Land. Ich kann so viel Zeit, wie ich möchte, in einem Schrank verbringen. Niemand kann mir verbieten, stundenlang in einem Schrank zu stehen. Niemand. Was soll das? Das ist doch albern. Kommen Sie wieder heraus. Ich denke nicht daran. Ich finde das auch ein wenig übertrieben, Edgar. Ob übertrieben oder nicht, es ist mein gutes... gutes Recht. Jawohl. Ich zähle bis drei und dann hole ich Sie gewaltsam aus dem Schrank. Das dürfen Sie nicht. Scheißwolle. Hören Sie denn nicht, wie er leidet? Sein Leiden wird gleich ein Ende nehmen. Eins! Ich weigere mich gegen meinen Willen, diesen Schrank zu verlassen. Zwei! Also jetzt reicht es. Komm heraus, Edgar! Na also, geht doch. Was ist denn das? Ein Maulkorb. Na und? Ich dachte, Sie hassen Hunde. Der Maulkorb ist für mich. Sie sind ja ein ganz Perverser. Das ist er nicht. Ich hatte die beiden schon beinahe so weit, als plötzlich die Tür aufging und der Kerl aus dem Tierheim hereinmarschierte. Er ging schnurstracks zu Borri und fasste diesen unsanft am Hemdkragen. Das ist eine Frechheit. Du hast mir nicht gesagt, dass du den Hund jemanden verkaufst, der ihn als Waffe einsetzt. Es war nicht abgemacht. Hör doch auf. Du bringst unser schönes Konzept durcheinander. Wer ist das? Das ist der Mann, der die Bullterrier, die Borri entführt, abrichtet. Ist es nicht so, Herr Borri? Hör doch mal zu. Er hat keinerlei Beweise. Er spekuliert nur. Lasst ihn ins Leere laufen. Das ist mir egal. Ich will in solche Dinge nicht verwickelt werden. Ich bin ein seriöser Hundetrainer. Ich richte keine Kampfhunde für Kriminelle ab. Ich bin keine Kriminelle. Das darf doch nicht wahr sein. Seid ihr beide übergeschnappt? Das ist mir versprochen. Nur an seriöse Leute wolltest du die Hunde weitergeben. Und jetzt das. Der Mann könnte hin sein. Leider ist er es nicht. Sie geben also alles zu. Ich? Nein, wie sollte ich? Sehr gut, Dolores. Sehr gut. Er hat nichts gegen uns in der Hand. Ich sage aus, wenn Sie es möchten. Unsinn. Überlege es dir gut. Du kriegst noch eine Menge Geld von mir und du kannst weiter Hunde abrichten. Das ist doch dein Lebensinhalt, oder? Du hast mich missbraucht. Das hat er doch, oder? Mir wird das langsam zu unübersichtlich. Das macht nichts, Maloney. Auch das noch. Immer dann, wenn es am schönsten ist, kommt die Polizei und zerstört wieder alles. Ganz im Gegenteil, Maloney. Ganz im Gegenteil. Wir haben diesen Herrn Wanner beschatten lassen. Auf dem Halsband des toten Bullterriers haben wir seine Fingerabdrücke gefunden. Wanner ist vorbestraft. Ja, das sollte doch schon längst aus dem Computer gestrichen werden. Das ist Missbrauch. Wo bleibt da der Datenschutz? Wir schützen unsere Daten hervorragend. Da müssen Sie keine Angst haben. Sie haben den Hund abgerichtet. Herr Borri hat ihn gestohlen. Und danach weiterverkauft. Offenbar an diese Frau Celio hier. Und Sie haben damit Ihren ehemaligen Chef ermorden wollen. Mir wird langsam Hundeelend. Das macht nichts, Maloney. Wo sind die anderen Hunde, Herr Borri? Auf einem Bauernhof in einem Zwinger. Es geht Ihnen gut. Na, dann kommen Sie mal alle mit. Das gilt auch für Sie, Maloney. Schließlich brauchen wir auch Ihre Aussage, auch wenn dabei nicht viel Gescheites herauskommt. Polizistenscherze kommen immer im unpassendsten Moment. Es dauerte über eine Woche, bis der Fall endgültig geklärt war, weil Borri sich in der Untersuchungshaft standhaft weigerte, ein Geständnis abzulegen und die Schuld den anderen auflasten wollte. Als alles geklärt war, erschien meine Klientin mit ihrem Mopsi in meinem Büro. Das ist Mopsi. Ist er nicht süß? Sag doch was, Mopsi. Lassen Sie nur. Vielleicht ist das ein ganz introvertiertes Kerlchen. Das sagt der Psychologe auch. Mopsi wird therapiert? Hilft das was? Ich glaube schon. Die Zeit auf dem Bauernhof ist ihm nicht bekommen. Er hat in gewissem Sinne seine Orientierung verloren, sein Selbstgefühl. Interessant. Und worin äußert sich das? Mopsi, komm, bell mal. Faszinierend. Der Psychologe sagt, dass es ein paar Monate dauern kann, bis Mopsi wieder weiß, dass er ein Hund ist. 3 Monate später erhielt ich einen Anruf von Frau Bodmer. Mopsi hatte zum ersten Mal wieder gebellt. Offenbar war er tatsächlich ein ziemliches Sensibelchen, der gute Mopsi. So geht das.